Griechheit von Friedrich von Schiller. Kaum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns verlassen, bricht in der Grecomanie gar noch ein hitziges aus. Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit. Drum dächt ich, etwas Geduld noch, ihr Herrn, ehe ihr von Griechheit uns sprecht. Eine würdige Sache verfechtet ihr. Nur mit Verstande bitt ich, dass sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.